Check. Oh, wir haben keine Waves. Ay, scheiße. Aber... Ist schon lange her, das Programm muss sich auch schon wieder einpegeln. Das ist richtig lang her. Eigentlich war noch geplant, vor deiner Abwesenheit noch eine Folge aufzunehmen, dann wäre es gar nicht so aufgefallen eigentlich. Ja. Aber hat nicht geklappt. Leider nein. Aber ich habe ein bisschen in der Zeit in unserem Spotify Artist-Podcast-Profil durchgestöbert, weil wir festgestellt haben, die ganzen Kommentare auf die Folgen, die werden nur angezeigt, wenn wir die freischalten. Und da habe ich gesehen, dass es zur Folge 124 gab es einen kleinen Kommentar, weil da hast du jemanden gesucht, der mit dir Herr der Ringe schaut. Ja. Und es hat sich jemand gemeldet. So stark. Wenn du vorstellen, wer mit dir Bock hat, Herr der Ringe zu schauen. Ja, ich glaube, ich weiß es. Ja. Kennt's vielleicht der David gewesen sein? Nee, es ist nicht der David. Es ist deine Schwester. Ja, okay. Ich weiß nicht, sie hat nicht dazu geschrieben, ob sie es schon gesehen hat. Vielleicht eher nicht. Ich glaube nicht. Könnte ich mir denken. Aber ja, ist auf jeden Fall was für jedermann. Von dem her wünsche ich euch viel Spaß dabei. Okay, also Sabrina, weißt Bescheid. Ja, vor allem, wenn jetzt das Wetter so wie gerade ist, so ein bisschen ruppig, muss man die Zeit noch nutzen, um Herr der Ringe zu schauen, weil rausgehen kann man eh nicht. Da verfriert man ja oder man wird nass. Das ist echt eine Katastrophe jetzt hier. Ja, ich glaube, es neigt sich dem Ende so langsam. Wenn man so auf die Prognosen guckt, wird es bald wieder gut und hoffentlich auch direkt schon am Tag, wo die Folge hier rauskommt, habt ihr hoffentlich auch schon einen schönen Tag und könnt euch ein bisschen in die Sonne setzen. Ach, so bald schon. Ich bin nämlich gar nicht up to date beim Wetter immer. Doch, ich muss es immer gucken, weil ich bin sehr abhängig vom Wetter. Ich will mich da nicht in eine Gefahr reinbegeben und gerade so ein bisschen Roulette irgendwie. Deswegen ist immer schön auf Arbeit auch ein Reiter offen im Browser, der die aktuelle Niederschlagssituation kartografisch darstellt. Die aktuellen Niederschläge. Genau, und dann kann man das so ein bisschen abpassen, wann man Feierabend macht. Und dann hat man auch immer einen guten Grund und sagt, nee, sorry, ich muss gehen, sonst werde ich nass. Und da hat jeder Verständnis, das ist perfekt. Ja, das so, ich habe einen Termin hier und da, aber ja, nee, nass will ich auch nicht machen. Ja gut, starten wir rein. Starten wir erstmal rein, genau. Wir müssen uns auch erst wieder ein bisschen eingrooven. Okay. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstensson Gruße, dem Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo, schön wieder hier zu sein. Folge 128 sind wir jetzt. Okay. Nur, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Gut zu wissen, gut zu wissen. Unterwegs sind. Hört man bald 130. Ja, und der kleine Kommentar von Sabrina war auf Folge 124. Ja, das ist lang her. Ist wirklich lang her. Stimmt, so zweieinhalb Monate oder so mal, wenn ich so überschlag, vielleicht. Ja, wie geht's dir? Ey, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe so ein bisschen noch Schnupfen. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ja, wo hatte ich, glaube auch sowas. Ja, also ist nicht schlimm. Ich fühle mich gut. Mhm. Aber ab und zu läuft die Nase so. Kennst du das, wenn du nachts schläfst und dann ist halt ein Nasenloch zu und ich bin halt der brutale Nasenatmer. Ja. Auch beim Schlafen. Und wenn ich durch den Mund atme, kriege ich so einen brutal trockenen Hals. Also wirklich ganz schlimm. Ja, ich glaube, Nasenatmen ist ja auch eigentlich das Richtigere von den beiden. Ja, der dich aussagen. Weil ich habe schon mal gelesen, dass die Nase das irgendwie auch filtert, ein bisschen die Luft. Und vor allem macht sie die Luft warm. Und es wäre besser für den Körper, wenn warme Luft in die Lunge kommt, wie irgendeine kalte Luft. Und ja, das ist beim Mund der Fall. Ob das jetzt so viel ausmacht wegen der Wärme, nur weil die Nase die Luft halt noch einmal hinten runterzieht. Und der Mund die wird halt so, direkt, weiß auch nicht. Die wird so durch diesen Nasenraum so ein bisschen komprimiert wäre jetzt vielleicht übertrieben, durch die innere Hitze wahrscheinlich, aber... Ja, das schon, genau. Aber die 5 Zentimeter, die die Luft da mehr macht... Darfst halt nicht so schnell atmen, dass die Luft Zeit hat, warm zu werden. Okay, Leute, atmet langsam. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Dieses zune Nasenloch macht dann auch richtig, richtig verrückt irgendwie. Manchmal denkt man auch, man kriegt nur deswegen so einen Druck auf den Kopf und das macht gar keinen Bock. Das verstehe ich voll und ganz. Und dann hatte ich das so eine Zeit lang und dann lag ich auf dem Sofa, ich habe ja gerade Urlaub. Ach so, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Das ist immer. Ich habe ja gerade Urlaub und dann lag ich so auf der Seite und auf einmal macht es plopp und dann ist Nase wieder frei. Kennst du das Gefühl? Oh, das war ein Traum. Ja, ja, ja. Das war sehr schön. Ich finde es so gleichwertend wie, wenn man irgendwie einen Berg hoch und runter fährt und dann die Ohren so zu ist und dann ist es immer so dumpf, irgendwann merkt man es schon gar nicht mehr. Aber dann kommt der Moment, wo die sich wieder so aufmachen und man wieder voll viel hört auf einmal. Und dann denkt man, oh, das ist aber cool, dass ich jetzt mehr höre. Da denke ich immer dran. Aber mit der Nase ist auf jeden Fall auch so. Ja, mein Körper ist auch ein bisschen zerbrechlich aktuell. Hey. Nicht von so Erkältungsthemen, sondern angefangen hat es, da hatten wir es, glaube ich, letzte Folge davon. Ich wollte die noch anhören, aber habe gedacht, ja, jetzt machen wir halt einfach irgendwo weiter. Ist auch scheißegal, da jetzt groß irgendwie Bezug drauf zu nehmen, ist eh Quatsch. Da haben wir erzählt, dass wir Dart spielen waren und Billard spielen. Haben wir das erzählt? Weiß ich nicht. Hätten wir mal die Folge angehört. Auf jeden Fall waren wir da Dart spielen und ich hatte ja so eine komische Wurftechnik, die falsch war. Also die war an sich ganz okay. Ich war zufrieden mit meiner Leistung. Aber ich hatte immer nicht den Fuß vorne auf der Seite, wo ich geworfen habe, sondern gerade andersrum, also komplett vercheckt. Sah wahrscheinlich auf jeden Fall scheiße aus. Das ist ganz verrückt. Ich war bei dem Dart noch nicht da. Ich kam dann erst zum Billard. Besser ist, sonst hätte ich mich gesehen, wie ich so scheiße werfe. Das hört sich schon ganz komisch an. Auf jeden Fall hatte ich danach einen komischen Schmerz im Knie und der hat brutalst wehgetan. Also ich glaube auch erst ein paar Tage später. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es davon kommt, weil ansonsten habe ich nichts anders gemacht. Ich habe auch nicht mein Knie irgendwo angeschlagen. Es hat so weh getan, dass ich echt gar keine Lust hatte aufzutreten. Ich habe mich dann überall festgehalten, weil mein Knie und mein ganzes Bein dadurch einfach brutal weh getan hat. War ganz komisch. Und weiter ging es dann, dass es mich da, wo es ein bisschen kalt war und wo es dann auch wieder so einen Anschein machte zu regnen, da waren die Bauern dann unterwegs und die haben dann ordentlich, sind sie auf den Feldwege rumgefahren, haben von ihren Reifen den Dreck auf dem Weg verteilt. Mhm. Und da bin ich dann einfach auf dem Dreck ausgerutscht und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es rutschig ist. Man hat mir auf Arbeit dann gesagt, das nennt man Bauernglatteis. Auch noch nie gehört. War sehr passend und ich war auch wirklich langsam, trotzdem hat es mich reingehauen. Und seitdem tut meine Hand weh, die tut sogar immer noch weh und meine Schulter hat auch eine Zeit lang weh getan. Weiß ich nicht, ging gerade so weit. Ich habe mich auch diese Woche, irgendwann bin ich zu schnell um die Maschine rumgerannt und da stand so ein Blech raus, das irgendwo drauf lag. Da bin ich auch einfach dagegen gerannt. Jetzt tut das Knie, wo vorher weh tat, tut jetzt auch wieder weh, aber jetzt habe ich es wirklich angeschlagen. Also irgendwie ziehe ich auch gerade solche Sachen. Das läuft gerade richtig bei dir, so wie du erzählst. Aber ansonsten alles tippitoppi. Oh, mir tut auch alles weh. Ich war jetzt auf Montage und habe 3 Wochen nicht wirklich ausdauernden Sport gemacht. Und dann, wo ich heimgeflogen bin, schreibt mir mein Coach, ob ich am Sonntag kicken kann. Das war dann donnerstags. Habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Und ich habe halt gedacht, so direkt aus dem Urlaub zurück, wenn der Coach fragt, ja, dann spielst du halt, keine Ahnung, 30 Minuten oder sowas. Nee, Startelf und 90 Minuten durch. Und seitdem tut mir alles weh. Oh. Oberschenkel, Unterschenkel, boah. Das ist immer fatal auf Montage. Da isst man nur und bewegt sich nicht. Also man arbeitet ja, aber gerade so ausdauernder Sport oder irgend sowas gelenkschonende Sachen macht man auf jeden Fall nicht. Und nee. Dann ist man da ruckzuck raus. Das merkt man dann erst mal, wie schnell das eigentlich geht. Und dann wieder Vollgas. Boah, das war schon hart. Oder ist noch hart. Schwierig. Naja, ich würde aber gern was ansprechen, was davor war. Mhm. Und zwar mache ich mir so langsam Sorgen, Patrick. Mhm. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich und dein Alter. Okay. Beziehungsweise wie du wirst im Alter. Ja. Und zwar kriege ich in letzter Zeit vermehrt, es war jetzt glaube ich das dritte Mal, Hosentasche-Anrufe von dir. Echt? Ja. Und dann gehe ich ran oder rufe zurück und dann sagst du ja, nee, alles gut, es war ein Hosentaschenanruf. Und einmal sogar, das muss ich jetzt kurz vorbereiten, da habe ich auf die Mailbox gesprochen. Da hast du mir eine Voicemail geschickt. 2:46. Ich spiele das mal kurz ab. Ich weiß, ja. Ich habe selber noch nicht reingehört. Oh je, vielleicht müssen wir da was rauspiepen. Ich glaube nicht. Doch, ich habe schon mal reingehört, da hat Bibi, glaube ich, irgendwie gebackt oder sowas. Und okay. Ihr standet auf jeden Fall in der Küche. Ja, okay. Wir hören mal ganz schnell rein. Sehr schön. Wenn es gehen würde. Es spielt zumindest ab, aber wahrscheinlich passiert einfach nichts. Oder du hast gerade hosentaschenmäßig so deine AirPods verbunden und es kommt gerade woanders raus. Da. Jetzt sind. Hallo. Es sind halt so Hosentaschengeräusche. Und das dauert fast 3 Minuten, Patrick. Was sagst du zu einer Verteidigung? Ich glaube, ich weiß, wie es passiert. Ja, ich frage mich das, wie das passiert, weil wir haben keine Handys mehr, die Knöpfe haben, wie zum Beispiel Wahlwiederholung oder sowas. So diese Schnellwahltasche wie früher. Ja, wie geht das? Okay, klär mich auf. Also ich glaube, es kann nur passieren, wenn ich auch wirklich in dieser Telefon-App drin bin. Und da habe ich ja Favoriten, ne? Da sind so ein paar Leute drauf, vor allem Familie und halt die Freunde, die ich höchstwahrscheinlich anrufe. Oh, das ehrt mich aber. Und ja, da bist du auf jeden Fall drauf, weil wir haben uns viel zu erzählen. Ja, eigentlich rufen wir uns tatsächlich nicht so oft an, aber ja, man hat ja ein bisschen Platz. Deswegen der Döner ist auch drauf und ja. Die Santa Lucia. Also, okay, alles klar. genau, und wenn ich auf dem Screen bin und dann in einer Bewegung irgendwie mein Handy sperre, dann komme ich mit irgendwie einem Teil von dem Finger, irgend so einem Gelenk. Ich weiß nicht, ob ich es glaube so mache, wenn ich das quasi... Richtig guter Podcast-Content, ja. Wie soll ich das beschreiben? Patrick klemmt sein Handy zwischen Daumen und Zeigefinger und will es dann in die Hosentasche stecken. Und dann steht hier so ein Bobble raus und der drückt dann quasi... Und wahrscheinlich bist du, ich würde entweder wahrscheinlich dich oder meine Mutter anrufen. Ihr seid direkt untereinander. Und dann tut es aber anrufen, bevor ich sperre und dann wählt es halt. Und ich glaube, so passiert es. Ansonsten, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich schon auch bei anderen Leuten passiert. Also vielleicht sollte ich da ein bisschen aufpassen. Weil ich merke auch manchmal, bekomme ich es auch hin, dass ich zum Beispiel ein Lied anwähle aus der Liste so, drücke drauf, dass es losläuft und dann will ich das Handy sperren, weil das Lied will ich jetzt anhören. Und dann drücke ich aber kurz bevor ich sperre, läuft ein anderes Lied. Wie, also genau die gleiche Situation, dass dann das andere Lied weiterläuft, so wie bei Telefon halt jemanden anrufen. Mhm. Weil das auch einfach so eine Liste ist. Meine dubbige Hand, ich glaube, wenn man es machen wollte, wird man es nicht hinbekommen. Ich glaube, ich kriege es wirklich nur aus Versehen hin. Aber hat nichts mit irgendwie meinem Alter dazu tun, würde ich mal behaupten. Aber freust du dich nicht, wenn ich dich anrufe? Doch, so ein bisschen. Ich freue mich da schon. Aber so langsam denke ich mir in Zukunft, ist das jetzt ein Hosentaschenanruf oder will der jetzt wirklich was Wichtiges? Ja, dann bleibt es halt jedes Mal spannend aufs Neue. Super. Einmal bin ich, glaube ich, sogar rangegangen und hast du gesagt, ja, Bubi, hallo? Stimmt, habe ich gedacht, du hast mich angerufen. Ja. Ja, du hast mich angerufen, sage ich. Ja, war wohl Hosentaschenanruf. Ciao, gell? Stimmt, da war ich ein bisschen assi, weil ich da im Stress war. Ja. Da habe ich dich richtig abgewürgt. Ja. Weil wenn man schon mal jemanden am Telefon hat, kann man ja wenigstens so ganz kurzen Smalltalk halten. Aber das hatte ich in der Sekunde ja keine Zeit für. Und da hatte ich das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Also, naja. Alles richtig gemacht. Ja. Ja, ich würde auch vielleicht als kleine Entschädigung sogar, habe ich was vorbereitet. Okay. Und das wollte ich dir eigentlich das letzte Mal zeigen, aber du warst halt krank in der Woche. Das war der Grund, wieso wir direkt in diesen 2-Wochen-Zyklus nicht aufnehmen konnten. Und zwar bist du nämlich jetzt am Drücker. Du hast das Launchpad vor dir. Yes. Und ich würde dich mal bitten, vielleicht ist ein Bubble-Update, ich weiß es nicht. Wie machen wir das? Ja, was muss ich drücken? Das Blaue da oben. Nee, das Blaue ist quasi der Notfallknopf, wenn irgendwas schief läuft. Nee, du müsstest einmal Pfeil nach unten drücken. Zu mir nach unten? Nee. Den da? Ja. So, und jetzt sind wir auf einer neuen Seite mit neuen Sounds und jetzt gibt es da 3 neue Knöpfe. Yes. Weil ich habe mal wieder die KI gebeten, für uns was zu machen, wenn man schon versucht, irgendwie eine Podcast-Folge zu skripten oder irgendwie Folgentitel oder Folgenbeschreibungen zu machen, war okay, aber war jetzt nichts Besonderes, hat wahrscheinlich auch gar niemand mitbekommen, dass wir das gemacht haben. Ich würde dich einmal bitten, auf das, wo 2 sind, genau auf das, wo dein Finger ist, einmal abzuspielen, weil da habe ich einen kleinen Jingle generieren lassen von der KI. Viel Spaß damit. Hör gut zu, wir kommen Carstens und Kuzu auf Abenteuerreise. Oh, so fancy, oh yeah, yeah. Folge mir durch wunderschöne Welten. Ein Podcast, der dich niemals langweilt. Ohne Zweifel. Carstens und Kuzu erzählt dir spannende Geschichten von fernen Ländern und geheimen Orten. Tauch ein in seine aufregende Podcast-Welt. Carstens und Kuzu. Er lässt dich nicht los. Im Mess dich nicht los, nicht los. Immer unterwegs, immer auf Entdeckungstour. Mit viel Wissen und einer Prise Humor. Jederzeit. Folge seinen Spuren, erforsche neue Welten. Carstenson Crusoe macht dich neugierig. Yeah, yeah. Yeah. Carstenson Crusoe macht dich neugierig. Yeah, yeah, yeah. Wie lange ich das aufgenommen habe. Faded ganz schön lang aus. Ja, ich glaube, es hat sogar einen richtig geilen Schluss, wo zum Schluss nochmal irgendwie was kommt. Ja, wie fandst du es? Ja, fetzig. Ich habe nämlich als kleine Entschädigung, weil ich dachte, oh, jetzt ist er auch noch krank und so. Und ich hatte echt Bock, dir das genau an dem Tag zu zeigen, wo ich das gemacht habe und vorbereitet hatte. Und da habe ich dir genau das jetzt mal geschickt gehabt. Also für dich war es nicht ganz neu. Ja, die Seite heißt Zuno.ai. Das heißen alle KI-Seiten, die irgendwas künstlich machen. Und ihr könnt es einfach ausprobieren. Ihr verknüpft es mit irgendeinem Account, Google, Facebook, keine Ahnung, oder ihr stellt einfach ein. Und dann könnt ihr am Tag 5 Lieder generieren. So habe ich auch angefangen. Immer 5 Lieder und man kriegt immer 2 Versionen davon. Und man hat wie in jeder KI einfach so eine Zeile, wo man was eingibt und da sagt man, was man haben will. In dem Fall, ich weiß gar nicht, was ich eingeben habe, irgendwie erstelle einen Podcast-Jingle. Für den Podcast namens Carstenson Crusoe. Und ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht gesagt. Das heißt, der ganze Text, der da rausgekommen ist, den hat er sich selber zusammengereimt. Einmal weiß er natürlich, was ein Podcast ist, dass man da Geschichten erzählt, dass es spannend ist, dass man neugierig ist und dass einen nicht loslässt. Und ich finde es auch richtig cool, dass er das gecheckt hat mit diesem Carstenson Crusoe, mit dem Wortspiel, mit diesem gestrandet auf einer Insel und so, weil das ist einfach alles in dem Text drin. Und das habe ich ihm nicht gesagt, dass er das textlich so in die Richtung verpacken soll. Das ist verrückt. Das ist richtig verrückt. Ja, mir gefällt es gut. Wir könnten öfters mit KIs arbeiten. Ja, es macht mir Spaß. Manchmal läuft es richtig gut, muss man sagen. Also man darf nicht frustriert sein, wenn was Schlechtes rauskommt. Da war das durch Zufall sogar direkt die erste Eingabe, war ich sehr zufrieden. Manchmal kommt aber auch sehr viel Scheiße raus und dann muss man halt ein bisschen rumprobieren. Haben wir mittlerweile sogar einen Pro-Account geholt, einen Premium-Account, ein Abo abgeschlossen, weil ich einfach so viel Bock drauf hatte. Und es ein bisschen abfuckt, wenn man gerade dabei ist, was Geiles zu machen und dann gehen einem diese Credits aus, die man am Tag hat. Ja, und dann kann man leider nicht weitermachen. Und meistens hat man halt nicht jeden Tag Zeit, da ein bisschen rumzuprobieren, sondern setzt sich einmal hin und wurschtelt dann eine Stunde lang rum und guckt halt, was bei rumkommt. Und dann einen zweiten Account machen ist keine Option. Ich habe am Anfang sehr meine ganzen Google-Accounts genommen und generiert, aber dann hast du die alle verteilt auf so unterschiedlichen Accounts und dann ist es auch ein bisschen stressig. Vor allem kannst du dann von dem Account nicht das Lied weitermachen, falls du... Okay. Also man kann der KI danach noch sagen, hier mach das noch ein bisschen kürzer und mach noch eine Prise Humor dazu oder sowas. Genau, man kann dann einfach den Text komplett anpassen. Bei deutschen Liedern ist mir aufgefallen, dass er meistens nicht so richtig reimt irgendwie. Und normalerweise, wenn man sagt, mach einfach mal ein Lied, und ich habe jetzt immer dazu geschrieben, Jingle, ich weiß nicht, ob das irgendwas beeinflusst hat, das ist immer so ein bisschen die Frage, man weiß nicht, was passiert, man muss wirklich rumprobieren. Aber wenn man normalerweise Lieder sagt, ja, mach mir ein Rocklied, egal was, egal welcher Titel, werf einfach mal was auf mich, dann ist es meistens so, dass es ein abruptes Ende hat. Und dann muss man sagen, okay, die Idee gefällt mir, da mache ich jetzt quasi das Lied weiter oder fertig. Und dann kann man so immer ein Stückchen weiter generieren, wieder ein bisschen Text machen. Und zum Schluss fügt man das dann zu einem Lied zusammen und hat dann einen vollständigen Song. Bei diesen ganzen Jingles, die ich gemacht habe, ich habe noch 2 weitere gemacht, das sind die anderen 2 Knöpfe, da waren die einfach immer fertig. Also da war das so, dass es nicht abrupt aufhört, sondern eigentlich ganz gut aufhört. Willst du noch einen zweiten anhören? Ja, darf ich mir einen raussuchen? Also das, wo in der gleichen Reihe ist, ist nochmal ein Intro-Jingle und das andere wäre ein kleines, also für eine andere Kategorien-Jingle. Okay, dann machen wir eine andere Kategorien-Jingle und dann muss man gleich was spontan einfügen. Okay. In die Kategorie, also das da. Ja. Es ist Wochenende, die Sonne lacht, der Ball rollt auf dem Platz, es wird gelacht. Freunde und Kameraden vereint im Spiel. Fußball und Bier, das ist unser Ziel. Die Kreisliga lebt, die Leidenschaft brennt. Tore schießen, Jubel, wir sind verwandt. Der Podcast ist da für alle Fans von der Kreisliga, für jedermann. Kreisliga für jedermann, sein Herzen tief verwurzelt. Kreisliga lebt in unseren Herzen tief verwurzelt. Ja, da geht's glaube ich noch weiter, aber da habe ich es jetzt einfach so abrupt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich super lang für einen Jingle. Für einen Jingle. Ich glaube, deswegen hat er es nicht gecheckt. Er hat zwar mit diesem einen generierten Teil das Lied fertig gemacht. Also wenn man das Ganze anhört, geht es glaube ich 1:40 oder sowas und dann ist es zu Ende. Aber es ist halt nicht so wie die anderen Jingle, die wir haben, wo halt 20, 30 Sekunden maximal gehen. Was aber cool ist, ich habe die kompletten Rechte an dem Song. Das heißt, die GEMA kann uns mal. Wir könnten es sogar irgendwo auf Spotify hochladen. Und wir können es auch einfach im Podcast ballern. Deswegen fällt mir das eigentlich noch umso mehr. Hast du die Rechte oder hat der KI du die Rechte? Also sobald du einen Pro-Account hast, hast du die Rechte zum Song. Das steht extra dabei. Das fand ich auch noch so ein kleines Argument, mir das zu holen. Weil vielleicht kommt da wirklich was Cooles bei rum und man kann da ein bisschen was hochladen. Ja, man hört auf jeden Fall, dass die Stimme irgendwie generiert ist, weil es klingt halt voll elektrisch. Weißt du, ich meine so. Es sind so Effekte drauf, ja. Das variiert auch stark. Bei manchen, das habe ich auch noch keine Ahnung, wie man das. Man kann sagen, man will einen Mann oder eine Frau als Stimme haben, aber man kann jetzt sagen, ja, man will die super clean haben. Zumindest habe ich noch nicht rausgefunden, wie das geht. Und so wie du meinst, also vor allem bei Rockliedern finde ich, die klingen rein produktionstechnisch nicht so krass gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgend so ein Haus-Elektrolied generieren lässt, da passen ja so Stimmen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, die so Effekte drauf haben und viel Hall und so ein bisschen verzerrt sind. Und da ist das ganz geil. Ja, ich würde sagen, den allerletzten machen wir vielleicht dann als Rausschmeißer zum Schluss vom Podcast. Das klingt nach einem Plan. Hättest du was fürs Kreisliga-Update, wenn wir schon das Jingle geballert haben? Ja, aber nichts Gutes. Nichts Gutes, alles verloren, alles scheiße, wir sind letzte von der Tabelle. Ja, jetzt war ich ja in China und musste dann hoffen, dass meine Jungs vom TSV das Ding ohne mich wuppen. Ja. Und genau in der Zeit war nämlich das Topspiel fällig gegen Fonsbach. Da hätten wir wichtige Punkte holen können, dass wir Schritt für Schritt in Richtung Meisterfeier gehen können. Leider haben es meine Jungs nicht gepackt und haben verloren. Oh. Und das bedeutet, dass wir so gut wie raus sind aus dem Meisterschaftskampf und höchstwahrscheinlich nächstes Jahr wieder in der Kreisliga B spielen dürfen. Okay. Ist leider nicht so gut. Kann man nichts machen. Wärst du mal da gewesen? Dann hätte es wahrscheinlich auch nicht viel gebracht. Na dann. Weil so der Oberkicker bin ich jetzt auch nicht. Aber es hätte natürlich das Raum-Zeit-Kontinuum verändert. Wäre ich da gewesen. Man weiß nie. Man weiß es nicht. Das ist richtig. Geil. Aber das Gute ist, da gehe ich wieder zurück auf den David. Der wird wahrscheinlich absteigen. Das heißt, nächstes Jahr spielen wir wieder gegen den und das freut mich. Hat dann auch was. Hat dann auch was. Er wird es wahrscheinlich nicht so ganz einsehen, dass die absteigen, aber. Aber wir wissen ja alle, dass es umso cooler ist, dann irgendwann mal wieder aufsteigen zu können. Ja. Weil man hat ja mal da oben mitgekickt und wenn man nicht alles komplett falsch macht und ein bisschen guckt, wo die Fehler sind, dann darf man aufsteigen und dann hat man richtig was zu feiern. So. Sehr schön. Ich hätte noch einen kleinen Tipp für alle Leute, die ein iPhone nutzen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich da drüber gestolpert bin, aber es geht um eure Sicherheit, Leute. Okay. Und ihr habt komplett gar keinen Nachteil, wenn ihr das befolgt. Vielleicht gibt es auch was Analoges da dazu auf Android, aber kann ich nicht sagen. Und zwar ist es sinnvoll, sein Kontrollzentrum, also das, was kommt, wenn man rechts oben runterzieht, da wo die Batterie ist. Muss man jetzt sagen, bei iPhones ohne Home-Button, sonst zieht man es von unten her hoch, das Kontrollzentrum. Richtig, sehr guter Einwand. Ja. Da müsst ihr... Das müsst ihr deaktivieren, wenn euer Handy gesperrt ist, also wenn es einfach nur da liegt. Und zwar aus folgendem Grund, nämlich, wenn es irgendwo da liegt und jemand packt euer Handy ein, dann könnt ihr das ja orten, das Handy, wo das hin ist. Dann sendet es ja immer seinen Standort und ihr könnt es über diese iCloud-Webseite einfach wiederfinden. Problem ist nur, wenn der das Kontrollzentrum runterzieht und einfach den Flugmodus anmacht, dann sendet euer Handy gar nichts mehr. Und dann sieht es ein bisschen scheiße aus mit der Chance auf euer Handy finden. Deswegen könnt ihr das deaktivieren. Und zwar gibt es in den Einstellungen, das heißt Face ID und Code. Und da kann man einstellen, was alles verfügbar sein soll. Man kann zum Beispiel auch die Taschenlampe oder die Kamera deaktivieren, falls man keinen Bock hat, dass einfach Leute mit dem Handy von einem Bilder machen, wo man danach alle löschen muss. Genau, deaktiviert das Kontrollzentrum, weil normalerweise, wenn ihr das Kontrollzentrum braucht, habt ihr ja das Handy in der Hand und dann ist es so gut wie immer automatisch entsperrt. Das wollte ich sagen. Ja. Das Einzige, wo ich das benutze im Sperrbildschirm, ist eigentlich nur die Taschenlampenfunktion. Die gibt es aber zum Glück auch links unten als Schnellzugriff mit diesem, ja, 3D-Touch ist es ja nicht, aber dieser... Der Knopf. Ja, der Knopf, der ist gut. Aber wusstest du, dass du mit dem Knopf im Kontrollzentrum, wenn du den gedrückt hältst, den Taschenlampenknopf, die Helligkeit einstellen kannst? Das wissen, glaube manche noch nicht. Immer das auf voll hell. Immer. Naja, je nachdem, wie hell man es braucht. Aber meistens ist voll hell gar nicht schlecht. Ja. Ist dann sogar für so eine Handyfunzel eigentlich ganz hell. Ja. Das schon, was mir auch gut gefällt, ich glaube, das ist relativ neu, die Apple Watch Suchfunktion. Früher ging es ja immer nur von Apple Watch, wo ist mein Handy, kannst du ja dein Handy anpingen, jetzt kannst du auch von deinem Handy deine Apple Watch anpingen. Das kenne ich noch nicht, was macht die dann, macht die Geräusche dann? Das muss man mal probieren. Ja gut, jetzt hast du sie am Handgelenk, das checkt ja doch, dass sie am Handgelenk ist, weiß oder? Weiß nicht. Ja, mach mal an. Wir pingen sie mal an. Jetzt vibriert sie einfach. Nee, es passiert einfach gar nicht. Okay, das gleiche Geräusch, wie das Handy auch macht. Das ist gut. Das ist gut, ja. Aber die verliere ich relativ selten, weil die mache ich abends auf die Ladestation und dann habe ich sie tagsüber an. Ja. Und ich ziehe sie nur zum Duschen aus. Nicht mal da ziehe ich sie aus. Weil vor allem bei dem originalen Silikonband, das hat immer so gestunken. Das hat gestunken? Ja. Ja, da hat sich so Schnodder angesammelt. Ja, so weißer Schmodder. Das ist halt einfach getrockneter Schweiß wahrscheinlich. Oder? Das ist, glaube ich, alles Mögliche, was von der Haut abgeht. Okay. Ja, früher habe ich es auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wieso ich sie jetzt ausziehe. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich ziehe sie nur aus, wenn ich irgendwie mit meiner Hand bei mechanischen Tätigkeiten irgendwo nicht durchkomme. So, ich scheiße auf Kratzer, ist eh schon ramponiert, wird eh bald Zeit für eine neue. Oh. Aber noch läuft sie, also alles gut. Alles gut. Was hingegen nicht läuft, ist Marens altes MacBook. Oh. Was hat die für eins? Eins mit dem leuchtenden Apfel? Ein MacBook Air mit leuchtendem Apfel. Das ist gut, glaub. Das war gut, ja. Und jetzt ist es futschi. Ja, und jetzt ist es futschi. Ich habe es gestern benutzt. Dann habe ich eine Tätigkeit. Ich habe Excel-Tätigkeiten gemacht. Und auf einmal schwarzer Bildschirm und ging gar nichts mehr. Der leuchtende Apfel hat nicht mehr geleuchtet. Oh. Der USB-Stick, der hat auch ein LED drin, der hat auch nicht mehr geleuchtet. Habe ich gedacht, was ist jetzt los? Dann habe ich verschiedene Tastenkombinationen, die Apple empfiehlt, ausprobiert. Ja. Tut sich gar nichts, keine Reaktion. Waren da wichtige Daten drauf? Für mich nicht, für Maren denke ich schon. Scheiße. Das ist scheiße. Und ich weiß nicht, wie backup-sicher ihre Daten waren. Ganz sicher nicht. Ich glaube, ganz wenig Leute sichern ihren Laptop komplett. Viele Leute haben auch keinen Bock auf so Cloud-Speicher. Könnte man ja auch ganz normal nutzen. Reicht ja eigentlich meistens, wenn man seine ganzen wichtigen Dokumente und Abrechnungen und so einen Scheißdreck alles in so eine Cloud packt, dann wird es immer synchronisiert. Und wenn dann der Fall eintritt, dass der Apfel nimmer leuchtet, dann muss man halt irgendwie sich ein neues Gerät holen, loggt sich dann wieder in seiner Cloud ein und dann sind die Daten wieder da. Man muss zwar Programme und so neu installieren, aber das ist schon mal der halbe Struggle einem abgenommen, aber man kann tatsächlich alles komplett sichern, so auf einer Festplatte oder wie auch immer, aber das machen, glaube ich, die wenigsten, weil wieso sollte auch irgendwas kaputt gehen, sind ja nur Daten. Ja. Nee, auf jeden Fall. Was ist der Plan jetzt? Ja, der Plan ist schon erfüllt, der Plan. Und zwar habe ich dann gedacht, ja, zuerst habe ich gedacht, so fuck, ich werde alt und Maren wird auch alt, weil... wo wir uns kennengelernt haben, hat sie nämlich gerade jenes MacBook frisch gekauft und der Vorwand war, dass ich zu ihr komme, ich helfe ihr beim MacBook einrichten. Ah, smart. Smart. Und dann habe ich ihr damals geholfen bei dem MacBook und jetzt ist es hinüber. Aber hat er dann gut gehalten, ja, oder? Ob das ein Zeichen ist, weiß ich auch nicht. Oh, so gleich. Nee. So, als ein Witz. Nee, dann hat es jetzt gut gehalten, also so 7,5 Jahre. Ist okay für ein MacBook. Wäre generell für ein Laptop, glaube ich. Ja, für ein Laptop ist es, glaube ich, viel für ein MacBook. Ja, erwartbar. 10 Jahre wären schön gewesen. 10 Jahre finde ich ist immer gut für Technik. Also alles, Fernseher und Kühlschränke und so generell Großgeräte, Waschmaschinen. Ich finde ja, je größer das Gerät, desto mehr Jahre kann ich erwarten, oder? Ja, aber ja, stimmt schon auch. Was soll da auch groß kaputt gehen? Gerade in so großen Geräten, so einem Kühlschrank, da ist so ein elektrisches Bauteil drin und dann noch die Lampe. Und Die Lampe brauche ich nicht mal unbedingt. Und wenn die kaputt geht, kann ich die vielleicht gerade noch so tauschen, aber wenn dann halt irgendwas anderes kaputt geht, dann ist halt over. Ja, ich sag so ein Kühlschrank 20 Jahre. 20 Jahre, ja gut. Und Waschmaschine würde ich auch sagen, 20 Jahre. Ja. Weil die, da tut sich ja auch nicht so viel. Da macht vielleicht der eine Hersteller noch so eine Klappe rein, dass man währenddessen die zwei Socken, die man vergessen hat reinzuwerfen, noch reinmachen kann. Aber ansonsten geht da Wasser rein, dann dreht sich das und zum Schluss dreht sich es einfach noch mehr, dass das Wasser wieder rausgeht und das war's. Und das machen die seit Jahren schon so. Ja. Also, weiß ich nicht. Könnten wir ja langsam mal ein bisschen ausreifen, das Zeug. Ja. Naja, sonst Dadger nicht eine neue kaufen. Egal, zurück zum MacBook-Thema. Und dann hat Maren behauptet, ja, dann wäre ja ich jetzt dran mit MacBook kaufen. Also, gesagt, getan. Heute bin ich unterwegs gewesen. Ich war zuerst im Hemm und habe dann nachgefragt, hey, ich hätte gern ein MacBook Air, die neueste Generation mit dem ach so tollen M3-Chip drin. Ja. Und am besten in der und der Ausführung, in der Farbe, haben sie das da? Er hat gesagt, klar, habe ich da. Ich hol's hat so direkt unter dem Tisch hochgezogen. Ja. Nee, ich hol's schon aus dem Lager. Also der gute Kollege rennt ins Lager. Ich stehe dann noch so dumm rum. Keine Ahnung, was man in der Zeit dann halt macht. Hab mir die Geräte noch angeschaut. Weglaufen. Ciao, gell? Nee, und dann kommt er zurück und ich sehe in seinen Händen kein MacBook. Und dann habe ich schon gedacht, so, oh ja, super. Kommt er her und sagt, ja, sorry, in unserem System steht, es ist auf Lager, ich habe es aber jetzt nicht gefunden im Lager. Also hat jemand stibitzt oder was? Wahrscheinlich kommt die Lieferung erst morgen oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann schaue ich morgen vorbei. Es war recht gelogen. Okay. Ja, weil ich schaue doch nicht morgen vorbei auf gut Glück. Hast du wenigstens geguckt, was es gekostet hätte bei denen? Ja. Weil meistens kriegt man dann doch im Internet den besten Preis. Auch wenn es dann 100, 200 Euro ist bei einem MacBook. Nicht so viel, aber immerhin kann man mitnehmen. Oder meistens kriegt man für den gleichen Preis dann noch das Speicher-Upgrade oder sowas, was eigentlich auch immer gleich 200 Euro Aufpreis ist oder so. Das, alle Upgrades bei Apple sind so sündhaft teuer. Ja. Würde ich dir empfehlen, ja. Na, dann habe ich gedacht, okay, ich bin ein Fuchs. Ich schaue zuerst im Internet, gerade wegen deine Themen, habe aber wirklich nichts, was es wert gewesen wäre, gefunden und habe dann gedacht, okay, dann düse ich halt zum Mediamarkt, wenn ich schon in Backlang bin. Mhm. Geh dahin, sag wieder, hey, ich hätte das MacBook in der Ausführung, habt ihr das da? Er schaut, leider nein, nur in Ludwigsburg. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, kann man das reservieren, irgendwie herbringen? Ja, nee, könnte ich aber selber abholen. Okay, alles klar. Dann bin ich heimgefahren, Mittagessen. So. Da habe ich gedacht, so Leute, also die haben nur das MacBook da in der Ausführung mit der niedrigsten Speicherausführung und ich hätte halt gern ein bisschen mehr. Ja, hätte ich dir auch empfohlen. Ja. Weil es einfach Sinn macht. Aber die wollen dir scheinbar einfach nichts verkaufen. Und die wollen mir es einfach nicht verkaufen. Die machen es mir nicht leicht. Nicht mal, dass, nicht der mal, dass sie das herschicken können. Mal, dass, das ist ja, richtig dreist. Nicht mal, dass der Hemdude sagt, ich schreibe mir deine Telefonnummer auf, ich rufe dich morgen an, wenn es da ist. Ja. So, er hat einfach keinen Bock, das mir zu verkaufen. So, er sagt einfach, ja, sorry, ist nicht da, ciao, schönen Tag noch. So, hä? Braucht man sich echt nicht wundern, wie so der Einzelhandel so am Abkacken ist, weil sie halt, theoretisch, weißt du, die müssten dich ja nicht mal beraten. Das ist ja das, wieso du sagst, okay, ich zahle ein bisschen mehr, die beraten mich. Ich könnte theoretisch mit wenig Ahnung hingehen und hoffe, dass die mich gut beraten und ich dann genau das kaufe, was ich auch brauche. Müssen sie ja dann nicht mal die Arbeit leisten, weil du kommst her und sagst, ich brauche das und das, bitte gib mir das. Ja, und jetzt hast du immer noch kein MacBook. Und jetzt habe ich gedacht, okay, Arschlecken. Ich muss eh noch zum IKEA, ich habe jetzt Urlaub. Und dann habe ich gedacht, okay, Ludwigsburg, IKEA und Mediamarkt sind quasi am gleichen Flecken. Ja. Ich reserviere es mir jetzt und hol's dort ab und dann gehe ich gleich zum IKEA und so habe ich es auch gemacht. Und jetzt habe ich ein niegelnagelneues MacBook Air bei mir zu Hause stehen. Sehr schön. Sehr schön. Und hast auch schon alles angeschalten und eingerichtet. Ich habe es schon angeschalten, eingerichtet und habe tatsächlich dann meine Excel weiter bearbeiten können. Wow. Und es war schön, weil mit dem alten MacBook, das war schon immer ein Krampf, bis es an war und bis das MacBook bereit war, dass ich jetzt mein Passwort eingeben konnte. War schon zäh und jetzt freue ich mich drauf, mal in die MacBook einzusteigen, weil ich darf behaupten, ich kenne mich einigermaßen gut aus bei Apple, aber nicht mit MacBooks. Ja, ist jetzt auch nicht so ein, weiß nicht, die machen nicht so viel anders. Manche Sachen, die man von Windows gewöhnt ist, sind vielleicht ein bisschen, wenn man denkt, das wäre so richtig, dann denkt man bei Apple, die machen es falsch, aber es ist einfach nur ein anderer Ansatz. Aber es ist sehr stimmig gemacht alles, vor allem mit Sachen rumschicken und dann tut es sich automatisch mit deinen AirPods verbinden, wenn du die aufhast und checkt es dann. Jetzt sitzt du am MacBook, jetzt bist du am Handy und wechselt es so hin und her und es sind halt richtig coole Features. Aber dass du dann dein Bild teilen kannst auf dein Apple TV und so, das ist alles sehr stimmig, der ganze Scheißdreck, das gefällt mir und ich glaube auch vielen Leuten, die da damit arbeiten, so mit am besten. Und Maren hat auch ein iPad Pro. Das heißt, ich kann es als zweiten Bildschirm benutzen. Das wollte ich schon immer mal probieren, aber das alte MacBook hat es nicht hinbekommen. Ah, okay. Deswegen, da freue ich mich jetzt besonders drauf. Das ist bei mir nämlich das Problem. Ich habe so ein altes iPad, und wo es so ein recht kleines Display hat. Und manchmal schlägt er das vor und hat es, glaube ich, sogar ein, zweimal automatisch gemacht, obwohl ich das gar nicht wollte. Und da ist eher andersrum, dass das ein bisschen hintendrein ist und sich deswegen nicht lohnt, da mit irgendwas anzufangen. Nee. Also jetzt ist wirklich die neueste Technik im Haus. Es wäre richtig traurig gewesen, wenn du jetzt im Mediamarkt in Ludwigsburg gewesen wärst und die hätten das in der Zwischenzeit genau das Ding verkauft gehabt, das du dir eigentlich hättest holen wollen. Das wäre richtig traurig gewesen bei der Geschichte. Das wäre traurig gewesen, aber ich war ja clever genug, habe es ja online reserviert. Ja, ja. Aber hätte das sein können, so ein gutes System, wie die haben. Ah nee, das war Expert, war Hem. Ja, Hem. So ein gutes System, wie die haben, hätte es ja auch schief laufen können im Reservieren. Sicherlich. Du reservierst einen Teil, das dann auch nicht da ist, das noch irgendwo auf dem LKW ist und erst morgen kommt. Und sie können es natürlich nicht nach Backnang schicken. Das wäre so, das wäre das traurigste Ende der Geschichte gewesen, aber hast ja nochmal Glück gehabt. Ja. Wie lange hast du noch Urlaub? Ich habe die Woche noch Urlaub. Tatsächlich ist das Resturlaub vom letzten Jahr. Oh, der muss weg. Ja, der muss eigentlich bis März weg, laut unserem Arbeitgeber. Ich konnte es aber noch verlängern, weil ich wichtige Termine hatte im März. Mhm. Und dann habe ich den halt jetzt. Zwangsurlaub. Und das ist schön. Ich genieße meine freie Zeit. Das ist sehr gut. Und hast ja auch schon erfolgreich Sachen gekauft. Ich habe in meinem letzten Urlaub auch hauptsächlich Sachen gekauft. Das war schon sehr unvernünftig auch, aber ich glaube, da war sogar nicht mal ein Fehlkauf dabei von dem her. Nee. Vielleicht irgend so ein Quatsch auf AliExpress, den ich wirklich nicht gebraucht habe, aber damit zum Beispiel lebe ich. Das Licht. Welches Licht? Ja, dein Licht. Welches Licht? Das hast du, glaube ich, auch in deinem Urlaub gekauft. Dein Licht, wo du immer mit dir rumträgst, das auch Geräusche machen kann. Ach so, aber das ist schon mega geil. Ja, mega geil ist das. Ja, doch, das ist übertrieben geil. Da hat jeder, der dabei ist, Spaß an dem Licht, ja. Ich würde schon behaupten. Ja, solange es dir Spaß macht, macht es mir auch Spaß. Sehr schön. Ich habe noch was, das ist jetzt auch schon sehr lange her, aber ich würde es gerne ankündigen. Und es ist auch so ein kleines Lowlight-Highlight-Ding an der Stelle. Und zwar hatten wir ja angekündigt, also unser Lied kam ja raus, das gute Bob Marley-Lied. Und haben wir angekündigt, das hatten wir tatsächlich in der letzten Folge, dass ich dir quasi schon die Vorversion von dem, was jetzt auf Spotify und überall ist, gezeigt habe. Und zwar ein Reggae-Remix von einem und demselben Lied als andere Beat, gleiche Vocals größtenteils. Und da haben wir nochmal ein bisschen hin und her murksen müssen. Wir haben uns in der Woche entschieden, dass wir es da releasen wollten, weil in der Woche drauf war Karfreitag und am Karfreitag ein Lied zu releasen wäre ein bisschen fragwürdig, keine Ahnung. Oder ja, vielleicht hätte es auch viele Leute nicht gejuckt, aber war dann schon okay so. Nur haben wir beim Einreichen angegeben, dass da ein Feature drauf ist Und das Feature wollten wir mit einem Account verknüpfen. Also quasi das Mädel, das da mitsingt, die liebe Jules, wollten wir verknüpfen. Dann ist es aber so, wenn du das angibst, dass die genau die Person da mitsingt oder mitwirkt in dem Lied, dann muss die das natürlich bestätigen. Sonst könntest du einfach reinschreiben, ja, in meinem Reggae-Remix ist JC drin, ist Bob Marley drin. Und dann hätte das wirklich gar nicht mehr hingereicht, dass es dann am Freitag online ist. Die brauchen ja eh schon ein paar Tage, bis die das alles verarbeitet haben und soweit haben. Deswegen war es ein bisschen blöd und es hat tatsächlich nicht gereicht, dass am Freitag das online ist. Wir haben immer so die gängigen drei Plattformen immer wieder so aktualisiert, ob das da ist, das Lied. Und es war dann wirklich erst am Samstag soweit. Wir haben Freitag angegeben, aber Samstag war es dann auf der ersten Plattform da. Was glaubst du, was die erste Plattform war? Deezer. Nee, Deezer nicht. Es war Apple Music, aber dann war Deezer, ich glaube so ein paar Stunden später, und Spotify war einen ganzen Tag später dran. Ui. Da habe ich mir gedacht, was ist da denn los? Die Könige des Musikstreamings kriegen es nicht geschissen, das so schnell verfügbar zu haben. Und sogar Deezer ist schneller. War schon ein bisschen ironisch an der Stelle. Aber jetzt ist online, ihr könnt es euch streamen. Chamemba, Bob Marley Reggae Remix, genau auf der gleichen Künstlerseite, wie ihr das davor schon hören konntet in einer anderen Version, könnt ihr es euch jetzt nochmal reinfahren. Aber wahrscheinlich habt ihr es auch schon längst mitbekommen. Das ist jetzt ein bisschen Schnee von gestern, aber ich fand es witzig, dass es so ein Struggle war und dass dieser schneller war wie Spotify. Deswegen habe ich es kurz erzählt. Genau. Gute Story. Soll ich noch ein bisschen was erzählen aus China? Wie viel haben wir denn auf der Uhr? Oh, wir haben jetzt schon 40 Minuten gebabbelt. Okay. Aber du kannst gerne, ich habe Zeit. Also gut. Ich habe aber tatsächlich nicht allzu viel. Also ich denke, so 5 bis 10 Minuten brauchen wir jetzt noch. Okay, ich stopp die Zeit. Okay, wie die meisten Leute nicht wussten, bin ich nach China geflogen, wieder beruflicher Natur aus. Mhm. Und diesmal aber zu einem anderen Kunde, heißt eine andere Stadt, anderes Umfeld. Und dieses Mal musste ich tatsächlich mit dem Zug fahren, wenn ich dann in Peking gelandet bin, erstmal mit dem Zug in die Stadt, in die ich wollte. Mhm. Das Gute war, das war schon alles organisiert von Rikermann, das ist die Firma, die für uns in China alles organisiert. Maschinensites und auch unsere Personal tun die Hotels buchen und alles und schauen, dass wir halt immer morgens ins Geschäft kommen und alles, das ist schon super. Aber da hätte ich richtig Angst gehabt, wenn ich da nicht genaue Anweisungen hätte, wie ich vom Flughafen, in welchen Zug ich einsteigen muss, dass ich irgendwo hinkomme, weil man checkt halt wirklich gar nichts vor Ort. Ja, das war schon ein harter Struggle. Vor allem mussten wir noch mit dem Taxi vom Flughafen zum Bahnhof fahren. Und dann sind wir erstmal zu dem Taxi-Stand gelaufen und die konnten halt auch kein Wort Englisch. Yeah. Ich habe denen dann gesagt, wie die Zugstation heißt auf Englisch, aber die kannten das nicht. Dann habe ich das Zugticket, das ich glücklicherweise schon hatte, gezeigt. Und dann haben sie genau gewusst, ja, okay. Und dann war ich halt auch nicht. Ho, ho, ho, ho. Dann liegen sie so, dann denkst du, ja. Ja, dann steigst du okay, steig halt ein. Was willst du machen? Dann steigst du halt ein. Und dann sind wir da hingefahren und das war sehr witzig, weil das war genau eine Zugstation, wo ich damals schon war. Also ich kannte die. Aber war das dann diese Magnetschwebebahn? Aber die haben sie da ja auch irgendwo. So ein kleines Test. Ich habe da eine Doku angeguckt vor kurzem. Ja, ich habe auch was gesehen, aber das war nicht das. Okay. Das war ein Highspeed-Train. Der fährt halt 400 Sachen. Ja, das macht die Magnetschwebebahn auch. Ja, aber der macht das halt auf Schienen. Der braucht den ganzen Firlefanz nicht mit den Magneten. Wie gesagt, das Gute war, ich war da schon mal an dem Bahnhof. Heißt, ich kann nämlich so ein bisschen aus, wie man rein muss, wie man da durch den Security-Check muss, weil das ist ja auch wieder ganz verrückt. Beim Zug. Stimmt, hast du glaube ich beim letzten Mal gesagt. Deswegen gehe ich da nicht weiter drauf ein. Und Zugfahren, das war dann schon alles ein bisschen stressig so, aber wir haben es echt gut gemanagt. Wir zwei, ich war mit einem anderen Kollegen, einem Elektriker. Stell dir vor, du wärst ja alleine gewesen, hättest dann da alles so rumwurschteln müssen. Ich glaube, schon ein bisschen stressig. Das wäre hart gewesen, ja. Deswegen habe ich auch dem anderen Kollegen, der dann 2 Wochen später kam, genau beschrieben, wie er was machen muss. Dass er das Ticket dem Taxifahrer zeigen muss. Ja, zeigt das Ticket dem Taxifahrer. Er hat es dann auch wahrscheinlich genauso gemacht und halt besser. Hat es dann auch hergeschafft. Auf jeden Fall, das war sehr witzig. Wir haben es auch gut gehen lassen, alkoholtechnisch auf der Reise, weil wir waren zwei Jungs im gleichen Alter, haben unseren Spaß gehabt. Auf dem Weg bis in die Stadt, wo deine Maschine dann war. Oder dort vor Ort. Generell. Überall. Genau. Und dann sind wir abgeholt worden am Bahnhof vor Ort in Xinan. In China. Okay. Genau, kleine Stadt, kennt kein Mensch, 10 Millionen Einwohner. Überschaubar. Genau, dann sind wir kurz zum Kunde rein, dann gleich ins Hotel. Und dann fahren wir so durch die Stadt. Wir mussten so 40, 50 Minuten je nach Verkehr halt fahren ins Hotel vom Kunde her. Und dann beim ersten Mal fährt der Marc, der Monteur von Riekemann, fährt so und zeigt auf so ein hohes Haus, das ist your Hotel. Und wir haben gedacht, der macht Witze. So. Das war so ein Riesenhaus, das hat wirklich über die ganze Skyline geprägt, war aber bestimmt 100 Meter höher als das nächstgrößere Haus. Okay. Und dann haben wir gedacht, der verarscht uns. Ja, tatsächlich nett, wir sind da angekommen, das war wahrscheinlich das krasseste Hotel ever. Okay. Und wir sind dann hochgefahren, klar, natürlich Leute, die deinen Koffer tragen. Du wirst behandelt wie der Gott. Mhm. Und haben dann eingecheckt, ein riesen Zimmer mit riesen Bett natürlich, eine freistehende Badewanne und Regendusche, auch so groß wie, keine Ahnung, halt groß. So ein extra Raum einfach als Dusche, ja, wahrscheinlich. Klar. So was bei mir damals, oh, das ist so vercheckt. Aber geil. Ja, mega geil, ich habe es richtig gefühlt. Nur es gab keinen Kleiderschrank, das war ein bisschen wild. Hä? Also es gab halt so eine Ablage, da kannst du den Koffer hinstellen und halt so drei so Schubladen und halt so eine kleine Stange, aber kein so ein Schrank, wo man jetzt was reinräumen müsste. Und du bist ein Typ, der deine Klamotten immer aufräumt, oder hat dich das jetzt gar nicht so gestört? Lebst du eher aus dem Koffer raus? Nee, bei drei Wochen, da tue ich schon alles rausräumen. Wenn ich jetzt eine Woche wäre, dann lebe ich aus dem Koffer raus. Okay. Oder zwei, dann überlege ich es mir. Aber sonst, wenn länger als so, dann räume ich schon gern raus. Aber es konnte ich nicht, egal. Dann haben wir gedacht, ja, okay, was machen wir jetzt? Jetzt erkunden wir mal noch die Gegend hier. Mhm. Wir waren in so einer Straße, da gab es halt überall Essen und Trinken. Eigentlich sehr, sehr üppig. Yeah. Da musste ich die halt raussuchen, so, wo gehst du essen? Weil es war halt alles so ein bisschen, aber bisschen war dreckig. War die da auf euch gestellt? Oder war dann auch dieser Rickermann-Typ da, der ein bisschen... Der Marc, war der dabei, der ein bisschen vermitteln konnte? Tatsächlich nicht. Der hat ja auch an dem Tag geschafft und hat dann auch... Keinen Bock mehr gehabt. Nee. Er hat halt auch Besseres zu tun, als die Deutschen da rumzuführen. Und wir sind ja auch... Wir haben gesagt, alles gut. Wir finden schon selber zurecht. Dann sind wir losgelaufen, haben was gegessen. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, jetzt gehen wir noch ein Bier trinken, weil wir können eh noch nicht schlafen. Dann habe ich eine Bar gesucht auf Apple-Karten und sind wir da hingelaufen und auf dem Weg ist uns eine andere Bar ins Auge gesprungen, die Tsingtao-Bar. Das ist ein bekanntes Bier aus China, das hat man bestimmt schon mal gesehen. Nee, Tsingtao kenne ich, die machen so Klemmbausteinsets, die heißen Tsingtao. Nee, die heißen aber Tsingtao. Ach so, okay. Dann habe ich es falsch verstanden. Auf jeden Fall, da hat es uns sehr gefallen und die nächsten zwei, drei Wochen sind wir da eigentlich jeden Tag hin. Okay. Und wie habt ihr dann bestellt da? Habt ihr einfach drauf gezeigt? Wir haben drauf gezeigt und irgendwann haben wir auch mal uns die Karte bringen lassen, haben da drauf gezeigt und halt mit Google Übersetzer gemacht. Und ja, das lief dann schon ganz gut. Die konnten auch kein Englisch, aber die fanden es dann auch irgendwann witzig, dass wir dann jeden Tag kamen. Ja. Und dann waren wir gute Freunde. Ich und der Barmann wir und die Barmänner. Mhm. Und es hat richtig Bock gemacht. Wir haben uns auch immer Google und das Übersetzer unterhalten mit denen, weil da eigentlich nichts los war. Okay. Außer am Wochenende. Nur wir zwei Humble halt. Und am Ende haben wir dann so einen kleinen Plüschdrachen geschenkt bekommen. Als treue Stammgäste. Das ist cool. War der irgendwie so gelabelt mit der Bar? Leider oder so? Nicht. Das hätte mich gefreut, aber das ist ja cool, ja. War nicht so, nee. Naja. Kleiner China-Drache. Ein cooler Drache. Cooler Drache. Ja. Ja, sehr schön. Also arbeitstechnisch war es auch super. Und Maschine läuft jetzt mittlerweile. Das ist gut. Ja. Wenn man das wenn man das Ding da überlassen kann, wo man schon meistens lang dran rumgefeilscht hat, bis es gut läuft, und dann hat man immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, ob die Leute vor Ort es dann auch geschissen bekommen, das Ding zu bedienen und ja, Fehler zu beheben und Sachen zu reparieren, die eventuell mal kaputt gehen oder diese eigenhändig kaputt machen, weil sie halt die Maschine falsch bedienen. Da hat man immer ein bisschen ein schlechtes Gefühl bei der Sache, wenn man dann geht. Ja, habe ich schon auch, weil die Maschinen sind wirklich tricky, und wenn man da irgendwie an den falschen Stellschrauben dreht, kann man schon viel kaputt machen oder viel falsch einstellen. Also mal schauen, was so die nächsten E-Mails bringen. Naja. Die nächsten Wii-Messages. WeChat-Messages von irgendwelchen Videos, wie nur die Maschine blinkt und alles kaputt ist oder so. Ja. Naja, also zum Glück sind die größten Fehler produktseitig, heißt, die müssen noch ein bisschen an ihrem Produkt feilen, dass da alles ein bisschen glatter läuft. Aber eins will ich noch sagen, das würde ich nämlich auch in der Instagram-Story verlinken. Und zwar waren wir dann mal in der Mittagspause, haben uns die Chinesen, der Markt vor allem, auf so einen Markt geführt, so einen typisch chinesischen Markt. Da ist alle 5 Tage, gibt es halt Essen, Trinken und so Snacks, kannst halt deinen Wocheneinkauf machen. Okay. Der dir jetzt nicht empfehlen. Ist es dann sowas, wo so die Hühner und Enten so aufgebahrt? Ja, sowas. Dran, und dran hängen, die hängen die immer auf, gell? Ja, die so hängen viel auf. Fleisch wird halt auf so Schrannen verkauft und klein gehackt, so auch nicht gekühlt. Ja, aber, aber es stinkt nicht. Also es wird wahrscheinlich einigermaßen frisch sein. Also, und es gibt da keine Fliegen drumherum. Ich glaube, man könnte es schon essen. Okay. Also das war nicht so schlimm. Was aber richtig verrückt war, das war ja um die Osterzeit rum, und ich glaube, die Chinesen haben Ostern nicht ganz verstanden. Und zwar haben die nicht die Eier bemalt, sondern die haben so kleine Küken verkauft und die waren bunt. Es gab so ein Pink, Türkis, Blau, Gelb in allen möglichen Farben. Aber echte Küken. Echte Küken, und die haben die in so Boxen. Lebendige echte Küken. Die haben die wahrscheinlich in so Chemikalien getunkt, dass sich die Federn verfärben. Und wir haben dann gefragt, warum machen die das? Ja, das schenkt man seinen Kindern. Da haben die so ein Küken. Ja, haben sie halt ein buntes Küken, warum auch immer. Herr Tierschutz in China ist, glaube ich, auch einfach gar nicht am Start, aber witzig ist schon ein bisschen. Ja, dann haben wir bei so einem Typ, der hat Tabak verkauft, und dann haben wir überlegt, ob wir Tabak kaufen, mal probieren, chinesischen Tabak. Und haben wir gefragt, ob wir so ein kleines Probierle haben können. Und dann hat er gesagt, ja nee, hier sind zwei Zigaretten. Und da haben wir gesagt, ja okay, wir wollen aber noch so ein kleines Probierle mitkaufen. Er hat gesagt, nee, nur 500 Gramm. So, hä? Und wir hätten dem auch bestimmt mehr gegeben, als er verlangt hätte. Aber tüt uns doch ein bisschen was ein. Die haben auch kein Geschäftssinn da. Also weiß auch nicht. Wie beim Mediamarkt. Ja, witzig. Das war auf jeden Fall witzig. Der Markt, der hat es schon in sich. Ey. Da gibt es auch Fische und Muscheln und alles. Das stinkt ein bisschen, aber naja. Uns haben sie auch mal auf Montage an einem Wochenende in so einen Markt nach Shanghai gebracht. Aber da gab es eigentlich essenstechnisch fast gar nichts, sondern eher lauter so wie so Souvenirläden oder auch so richtig krasse Läden mit so Schmuck und sowas, wo auch die draußen Chinesen standen mit so einem Feuer und so einem Blasebalg, die das dann auf so einem Amboss rumgeschmiedet haben und so. Und da konntest du halt dann zugucken, und ein Stand weiter halt der größte China-Schrott-Souvenirzeugs kaufen und so. Also so richtig kitschige Sachen. Das war eigentlich auch interessant. Aber so ein Essensmarkt habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Das hätte ich, glaube ich, auch interessant gefunden. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Weil es etwas ganz anderes ist wie bei uns. Ja. Goodie! Sonst habe ich eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Bestimmt noch in der Zukunft, aber das muss jetzt nicht alles erzählt werden. Das ist ja auch nicht so wild. Ich denke, wir haben mal wieder eine ordentliche Folge hier zusammen gebracht, und ich muss dich jetzt dann auch nicht mehr fragen, ob du noch was hast. Doch, ich grüße noch der Philipp, mit dem ich auf Montage war. Wir hatten eine gute Zeit. Okay, ist der Hörer. So. Der wird jetzt Hörer. Der muss es anhören, weil du ihn gegrüßt hast. Der hat zu hören. Ja. Der hat zu hören, und vor allem hast du ihn ganz zum Schluss gegrüßt, deswegen musst du die ganze Folge anhören. Ja. Alles richtig gemacht, perfekt. Mhm. Ja, schön. Dann könnt ihr euch jetzt gleich noch auf eine alternative Version unseres Jingles freuen. Und uns bleibt nimmer viel mehr zu sagen, als genießt das Wetter, das hoffentlich jetzt besser wird. Habt eine gute Zeit. Werdet nicht krank. Achtet ein bisschen auf euren Körper. Nicht so wie wir, die uns da ein bisschen... Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen müsste. Aber ja, hoffentlich geht es euch besser. Und ihr habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich komme auf eine Abenteuerreise. Kastens und Crusoe, kompakt und kurzweilig. Wir nehmen dich mit auf die Insel der Fantasie. Hier gibt es Geschichten, wie du sie noch nie sahst. Ein Podcast, der dich fesselt und begeistert. Kastens und Crusoe, immer frisch und energiegeladen. Lass dich verzaubern, tauche ein in fremde Welten. Hier wirst du Teil einer außergewöhnlichen Geschichte. Kastens und Crusoe, die Insel des Entertainments. In diesem Podcast geht's rund mit viel Engagement. Hier triffst du Helden und Schurken, Abenteuer ohne Pause. Kastens und Crusoe. Wieso habe ich das so abrupt enden lassen? Naja, es klingt ein bisschen wie Esther Graf. Kennst du die? Nee. Hört mal rein. Hört mal rein. Also, ciao, Leute. Peace out.